Erster 3 Tage nachdem Festus Statthalter wurde, ging er von Caesarea nach Jerusalem. Zweiter die Hohenpriester und wichtige Juden sprachen mit Festus. Sie klagten Paulus an und baten Festus. Dritter sie baten Festus, Paulus nach Jerusalem zu schicken. Aber sie planten, Paulus auf dem Weg zu töten. Vierter Festus antwortete, Paulus ist in Caesarea im Gefängnis. Festus selbst wird bald abreisen. Fünfter dann können eure Anführer mit mir nach Caesarea gehen. Wenn Paulus etwas Falsches getan hat, können sie ihn dort anklagen. Sechster Festus blieb 8 bis 10 Tage in Jerusalem. Danach ging er nach Caesarea zurück. Am nächsten Tag setzte er sich auf den Richterstuhl. Er ließ Paulus vor sich bringen. Siebter Paulus kam. Die Juden aus Jerusalem standen um ihn herum. Sie machten viele schwere Vorwürfe. Aber sie konnten nichts beweisen. Achter Paulus sagte, er hat nichts falsch gemacht. Er hat nicht gegen das jüdische Gesetz verstoßen. Er hat nicht gegen den Tempel verstoßen. Er hat nicht gegen den Kaiser verstoßen. Neunter Festus wollte den Juden gefallen. Er fragte Paulus, willst du nach Jerusalem gehen? Dort kannst du vor mir gerichtet werden. Zehnter Paulus sagte, ich stehe vor dem Gericht des Kaisers. Hier muss ich mein Recht bekommen. Ich habe den Juden nichts Böses getan. Das weißt du sehr gut. Elfter, wenn ich schuldig bin und den Tod verdiene, will ich sterben. Aber diese Leute haben keine Beweise gegen mich. Niemand darf mich ihnen ausliefern. Ich will, dass der Kaiser über mich entscheidet. Zwölfter Festus sprach mit seinen Beratern. Dann sagte er zu Paulus, du hast den Kaiser angerufen. Du wirst zum Kaiser gehen. 13. Nach einigen Tagen kamen König Agrippa und Bernike. Sie kamen nach Caesarea, um Festus zu begrüßen. 14. Sie blieben einige Tage dort. Festus sprach mit König Agrippa über Paulus. Er sagte, ein Mann namens Paulus ist hier. Der frühere Statthalter Felix hat ihn gefangen gehalten. 15. Als ich nach Jerusalem kam, klagten die Hohenpriester Paulus an. Sie wollten, dass er verurteilt wird. 16. Ich sagte ihnen, die Römer liefern niemanden aus. Zuerst muss der Angeklagte vor seinen Klägern stehen. Er muss auch die Chance haben, sich zu verteidigen. 17. Als die Kläger hier ankamen, habe ich sofort gehandelt. Am nächsten Tag setzte ich mich auf den Richterstuhl. Ich ließ Paulus kommen. 18. Die Kläger sprachen. Aber sie konnten nichts Schlimmes beweisen. Ich hatte das schon vermutet. 19. Sie hatten Streitpunkte wegen ihrer Religion. Es ging um einen Jesus, der tot war. Paulus sagte aber, dass dieser Jesus lebt. 20. Ich wusste nicht, wie ich diese Dinge untersuchen sollte. Darum fragte ich Paulus, ob er nach Jerusalem gehen will. Dort sollte er gerichtet werden. 21. Paulus wollte, dass der Kaiser über ihn entscheidet. Darum befahl ich, ihn festzuhalten. Er soll warten, bis ich ihn zum Kaiser schicke. 22. Agrippa sagte zu Festus, ich möchte diesen Mann auch hören. Festus sagte, morgen wirst du ihn hören. 23. Am nächsten Tag kamen Agrippa und Bernike. Sie kamen mit viel Pracht. Sie gingen in den Gerichtssaal. Viele wichtige Leute der Stadt waren auch da. Festus befahl, Paulus vorzuführen. 24. Festus sagte, König Agrippa und alle Anwesenden, seht diesen Mann. Alle Juden in Jerusalem und hier wollten, dass er stirbt. 25. Ich fand keinen Grund, ihn zum Tode zu verurteilen. Aber er wollte, dass der Kaiser Augustus entscheidet. Darum habe ich beschlossen, ihn zum Kaiser zu schicken. 26. Ich weiß nicht, was ich dem Kaiser über ihn schreiben soll. Darum habe ich ihn vor euch gebracht. Besonders vor dich, König Agrippa. Ich hoffe, ich bekomme hier Informationen für meinen Bericht. 27. Es ist nicht sinnvoll, einen Gefangenen zu schicken. Ich muss die Anklagen gegen ihn nennen.